Meine Ketten sind iced out, so wie das No Limit Emblem Kit. Meine todbringenden Schrotflinten am Goldfinger. Ästhetik mich vom Thron zwingen, ich seh's nicht. Mondfinsternis ähnlich, ihr geht unter nach den Moves, die ihr macht wie Synchronschwimmer im Training. Es geht Ruger laden die Crew im Wagen, ruf guten Abend und schieß. Treff Fußsoldaten im Kugelhagel wie Guatemala im Krieg. Medusa-förmiges Peace von Louboutin City Sneaks. Und dein Jahreslohn reicht gerade so für mein Kuchengabelservice. Überleg grad den BMW zu nehmen oder den AMG GT Coupé. Von 808s auf Demo-Tapes zu den Platin-Chain-CDs zu Fame. Die Presse will mich mit Bonds, da wollte den Bond-Fahrzeugen knipsen. Es ist wie Naturgewalt, weil Blitze vor dem Donner leuchten. Bitches, du Untertan, ich komm in der Demo in dunkelschwarz. Im Anzug mit Parteibisches drin sitzen wie im Bundestag. Bette mich an, dass ich für dich was regel im Hintergrund. Doch ich mach für dich kein Finger krumm, außer beim Trigger-Pullen. Multimillionär, doch meine Jungs ticken weiter Hero. Bitch, ich dominiere, triumphiere, so wie Kaiser Nero. Ich bin Nero. Nero, Nero, Nero. N steht für nicht zu ficken, E steht für Ehrgeiz, R steht für Rache, O für ohne Gnade. Ich bin Nero, Kaiser Nero. Nero, Nero, Nero. Imperator wie Julius Gaius. Ich hab nicht nur Legionen, nein Bitch, ich hab Divisionen wie Nostradamus. Immer noch Hardcore-Rap, aber trotzdem Popstar-Status. Werde begleitet zum Echo von einer Armada von Bodyguards, die aussehen wie Mossad-Kampftrupps. Mache Millionen Investments auf der Silk Road in Geschäften, weil ich Asche mach wie Grillkohle mit Pillendose den Fächen. Will die Billionen, die Trillionen, die Hillsoden im Westen. Yo, aus Hollywood mit Gottes Hood muss das Schild oben ersetzen. Ich könnt Hochdeutsch verwenden, doch der Rolls Royce heißt Phantom. Die Coke-Beutel glänzen für die Dope Boys ein Anthem, wie die Kronzeugen in Wohnräumen mit Chromläufen schänden, bis die ausgebeutet wie Rot heute in Strohscheunen enden. Hier wird Rechenschaft gezogen, wie von meinen Gartenarbeitern, die meinen Rasen gerade für dich um meinen Grabstein erweitern. Bitch, nenn mich Kaiser Nero, ich lass euch Pussys bloß, den Rest da und ihr fresst das wie russisch Brot. Multimillionär, doch meine Jungs ticken weiter Hero. Bitch, ich dominiere, triumphiere, so wie Kaiser Nero. Ich bin Nero, Nero, Nero, Nero. N steht für nicht zu ficken, E steht für Ehrgeiz, R steht für Rache, O für ohne Gnade. Ich bin Nero, Kaiser Nero. Nero, Nero, Nero, Nero.